Wir sind der letzte Dreck, der Abschaum der Menschheit. Das erbärmlichste, elendste, unterwürfigste, jämmerlichste Gesindel, das jemals ins Leben geschissen wurde. Beherrscht von degenerierten Arschlöchern. Das ist ein Scheißzustand, in dem wir leben, Tommy. Und daran ändert auch die frische Luft in der ganzen gottverdammten Welt nichts. Thank you. And the nightmare begins. And the nightmare begins.